Bram Stokers Dracula, Teil 1. In einer Bearbeitung von Nick McCarthy, aus dem Englischen von Hubert von Bechtolzheim, Regie Annette Kurt. Halt! Nicht weiter! Der Wald! Dunkel! Alles dunkel! Und die Augen! Überall! Augen! Blutunterlaufene Augen! Nein! Nein! Ruhig, Mr. Harker! Ganz ruhig. Es ist doch nur ein Traum. Blut. Blutrot. Sie haben keine Angst zu reisen? Verzeihung? Wir fürchten uns. Hier reist man nur, wenn man muss. Ich habe keinen Grund, mich zu fürchten. Kein Grund, sagt er. Sie kommen aus England? Wohin soll es gehen? Ich bin Rechtsanwalt und habe geschäftlich zu tun in Ihrem Land. Rechtsanwalt? Mit dem Recht kommen Sie hier nicht weiter. Nichts schützt Sie hier. Etwas doch. Mit wem haben Sie es zu tun? Ein Graf. Ein Graf? Wissen Sie, welcher Tag heute ist? Ich verstehe nicht. Der Namenstag des heiligen Georg. Heute um Mitternacht kommt alles Böse dieser Welt zur Macht, heißt es. Sind Sie Christ, Herr? Gewiss doch, Frau, gewiss. Dann beten Sie. Der Graf. Wer ist dieser Graf, Herr? Graf Dracula. Kümmert Sie's? Heilige Maria, Mutter Gottes. Fahren Sie nicht, ich beschwöre Sie. Ich werde erwartet. Wie gesagt, Geschäfte. Bevor wir uns trennen, nehmen Sie das. Ein Kruzifix, das nützt doch nichts. Knoblauch, wenn überhaupt etwas. Oder Schlehen. Im Namen Ihrer Mutter, ich beschwöre Sie, Herr, um Ihrer Seele willen, nehmen Sie es, tragen Sie es um den Hals, bitte, Herr. Meine Kirche sagt, diese Dinge sind Blendwerk. Der Glaube genügt. Tragen Sie es schon, Herr. Ist zu Ihrem Besten. Also, der guten Frau zu gefallen. Wo ist mein Kruzifix? Ruhig, ganz ruhig. Hier. Nehmen Sie meines, wenn es Ihnen Frieden gibt. Nacht für Nacht diese Schrecken. Ich bin müde. Schwester Agnes, so müde. Helfen Sie mir, Schlaf zu finden. Wir alle beten für Sie, Mr. Harker, dass Sie Frieden finden. Dass die Qual ein Ende hat. Horchen Sie nur. Brrr. Danke, Kutscher. Es war mir ein Vergnügen, Miss. Wenn Sie mir bitte folgen wollen, Miss Murray. Mr. Hawkins erwartet Sie. Los, los! Vom Gaffen werden die Kopien nicht fertig. Haben Sie Nachricht von Mr. Harker, Miss? Nichts. Bitte hier hinein, Miss Murray. Miss Murray, Mr. Hawkins. Ah, meine Liebe, nehmen Sie doch bitte Platz. Danke. Und Mr. Pensniff, lassen Sie das abschreiben. Ja, Sir, natürlich. Ich wollte mit Verlaub nur noch sagen, Miss, wie sehr wir alle hoffen, dass Mr. Harker bald wieder bei uns sein wird. Ich empfehle mich. Sir. Jonathan ist beliebt, wie Sie sehen. Ansonsten kein Brief, kein Laut, nichts. Aber was soll ihm fehlen? Graf Dracula ist eine bekannte Persönlichkeit in Transsilvanien. Wir haben Referenzen eingeholt. Ihrem Verlobten wird nichts geschehen, das versichere ich Ihnen. Ja, aber ich bin doch beunruhigt. Er hat versprochen zu schreiben. Wir haben uns ja erst kürzlich verlobt und gleich darauf. Und so lang getrennt zu sein, ist nicht ganz einfach. Er ist wie ein Sohn für mich, Miss Mina. Ich setze die größten Hoffnungen in ihn. Doppelte Hoffnungen jetzt, mit Ihnen an seiner Seite. Wie freundlich von Ihnen, Mr. Hawkins. Und seine Aufgaben bringen ihn wirklich nicht in Gefahr? Ganz und gar nicht. Es geht darum, gewisse Kaufverträge abzuschließen, Schiffsfrachten zu arrangieren, Transaktionen durchzuführen. Verstehen Sie? Übertragungen, Urkunden, alles nach englischem Recht. Für einen aufstrebenden jungen Mann eine höchst lohnende Aufgabe. Ich verstehe. Ich verspreche Ihnen, sobald wir von ihm hören... Ja. Bitte. Und noch einmal, keine Sorge. Haben Sie nicht von einer Freundin gesprochen, die in die Sommerfrische nach Whitby gefahren ist, der Sie Gesellschaft leisten wollten? Seeluft tut uns allen gut. Ich kann Ihnen ja ein Kabel schicken, sobald wir Nachricht haben. Mr. Harker, Sie müssen schlafen. Ich will nicht schlafen, Mutter Oberin. Bitte. Wecken Sie mich. Sie sind in sicheren Händen hier in Budapest. Bei uns Nonnen, Mr. Harker. Ich darf nicht schlafen. Ich darf nicht. Es ist so furchtbar. Fieberträume, mein Sohn. Nein. So wahr wie ich selbst. Blut. Türen. Gänge, Treppen und draußen Nacht, Dunkelheit und Augen, glutrot, die Angst. Ruhig doch, schlafen Sie, mein Sohn. Nicht schlafen, nein. Wecken. Bitte. Willkommen. Jonathan Harker. Willkommen auf meinem Schloss. Mögen Sie sich wie zu Hause fühlen. Graf Dracula? Ja, in Person. Kommen Sie, nehmen Sie Platz am Tisch. Ich bringe Ihnen Wein. Wir haben keinen Personal. Ich werde Ihnen auch das Essen reichen. Aber wir speisen zusammen. Oh, bedauere ich. Ich habe bereits gespeist. Horchen Sie. Die Kinder der Nacht. Welch Wohlklang. Nach dem Essen werden Sie schlafen? Den Geschäften widmen wir uns dann morgen? Ich werde den Tag über fort sein. Die notwendigen Papiere finden Sie in der Bibliothek nebenan. Aber besser, Sie verlassen sie nicht. Das Schloss ist alt und mancherorts gefährlich. Könnten Sie mit meinen Augen sehen, hätten Sie meine Kenntnisse, Sie würden es besser verstehen. Das Leben ist bei uns anders als bei Ihnen. Haben Sie schon ein Haus für mich gefunden? Ja, in Purfleet, einige Meilen vor London. Es ist sehr alt, von einer Mauer und Bäumen umgeben, 20 Acres, vielleicht ein wenig düster. Oh, düster soll mich nicht stören. Gibt es Nachbarn? Auf einer Seite. Ein Heim für Geisteskranke, ein privates, aber das Grundstück ist von dort nicht einzusehen. Gut, gut, gut. Lassen wir es dunkel sein. Ja, nicht mehr jung genug für üppigen Sonnenschein, das prickelnde Wasser der Jugend. Mein Herz ist nicht auf Rosen gestimmt, Mr. Harker. Ich liebe den Schatten und will allein sein mit mir, mit meinen Gedanken. Das klingt sehr nah. Ja. Ja, er ist nah. Auf der Jagd. Sie müssen müde sein, Mr. Harker. Morgen Abend soll früh genug sein, um uns den Geschäften zu widmen. Er schläft, Schwester Agnes, als ob ein wenig Frieden eingekehrt wäre in sein Gemüt. Wollen wir es hoffen, Schwester Elisabetha. Ruhig, ganz ruhig. Schwester Harker. Am nächsten Morgen. Was sollen wir denn jetzt machen, Schwester Agnes? Der Spiegel. Blut. Ein Schnitt. Wir geben ihm was. Vergessen. Die Frauen. Drei Frauen. Die Gesichter. Die Körper. So. Lüstern. Ich will nicht mehr sehen. Blind. Ich möchte blind sein. Guten Morgen. Oh, verdammt. Ich habe Sie in meinem Rasierspiegel gar nicht gesehen, Graf. Und nicht gehört. Was fehlt Ihnen? Ist Ihnen nicht wohl? Ach, geschnitten. Wo ist denn ein Pflaster? Lass mich nicht los, Graf. Nein. Er hat nach meinem Hals gegriffen, Schwester Agnes. Nie in meinem Leben habe ich solche Dämonie, ein solches Rasen in einem Blick gesehen. Seine Augen verfolgen mich seitdem im Schlaf. Er kommt näher und näher, packt mich, senkt den Kopf auf meinen Hals. Beten Sie. Beten Sie um Erlösung von dem Bösen. Sie müssen beten. Oh, ich habe gebetet. Ich habe das Kruzifix um den Hals getragen, das die Frau mir gegeben hat. Er hat es berührt und ist zurückgewichen mit gefletschten Zähnen. Eitles, nichtiges Zeug! Er hat das klemmende Fenster aufgestimmt und den Spiegel in den Hof hinuntergeschleudert. Dann hat er alle Türen verriegelt. Ich war gefangen, in der Falle, alles verschlossen und verriegelt. Bin ich wahnsinnig, Schwester Agnes? Ich hoffe, die Reise hat dich nicht zu sehr ermüdet, meine liebe Mina. Ich habe mich gefreut, Lucy. So sehr, dass ich meine Sorgen fast vergessen habe. Dein Jonathan wird plötzlich vor dir stehen. Bald. Ganz bestimmt. Oh ja, das denke ich auch. Aber wie hübsch denn Whitby ist. Der Fluss, der sich durch das tiefe Tal zum Hafen windet. Und die Häuser, die an den Hängen hinaufklettern. Wirklich reizend, Lucy. Sieh da drüben die Abtei. Nur eine Ruine freilich. Die Dänen sollen sie auf dem Gewissen haben. Dort bin ich am liebsten, wenn ich spazieren gehe. Man sieht auf den Hafen hinunter und hat Kettleness vor Augen, die Landzunge. Diese Namen hier im Norden. Ja, der Abteifriedhof ist ein ganz besonderer Platz. Man geht hin, nur um sich auf eine Bank zu setzen. So schön dort, so friedlich. Morgen, wenn du dich erholt hast von der Reise, zeige ich ihn dir. Erzähl mir, was es Neues gibt, Lucy. Haben sich deine beiden Verehrer inzwischen erklärt? Es sind drei. Dr. Seward hat inzwischen auch seinen Hut in den Ring geworfen. So viele Bewerber. Das muss einem Mädchen ja den Kopf verdrehen. Einer wäre mir lieber. Als Jonathan um deine Hand anhielt, musstest du wenigstens keinem wehtun. Hast du dich schon entschlossen? Noch hat sich keiner erklärt. Aber wir sind gleich da. Und du musst noch wissen, dass Mama nicht ganz wohl auf ist. Trotzdem, sie freut sich, dich wiederzusehen. Sie mag dich. Was zum Teufel? Wie spät? Wo ist meine Uhr? Mitternacht vorbei. Im Hof? Im Schatten ein Mann. Mit einem Beutel. Großer Gott. Nein. Nein. Der Mann trat in den Lichtschein der Fackel, die die Frau in der Hand hielt. Und ich sah... Ich sah, wie aus dem prallen, ledernen Beutel des Mannes eine Hand hervorkam. Langsam eine kleine Hand. Dann wandte der Mann sich um. Und im Lichtschein erkannte ich Graf Dracula. Kommt! Kommt! Ja. Na komm, meine Freunde. Ich habe etwas Köstliches für euch. Jesus Christus, Herr, heilige Mutter Maria, schütze diesen deinen Diener vor dem Bösen. Befreie ihn von seinen Schreckensfantasien. Gib ihm Schlaf und Frieden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Miss Westenra? Dr. Seward? Miss Murray hat mir erlaubt, hereinzukommen. Aber natürlich. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Aber doch nicht auf Ihrem Hut. Oh, ja. Ich wollte um Ihr Gehör bitten, Miss Westenra. Lucy, wenn Sie erlauben. Bitte. Ich stehe als Arzt auf meinen eigenen Füßen, wie Sie wissen. Mein Gebiet sind die Verwirrungen des menschlichen Geistes. Aber ehrlich gestanden fühle ich mich im Augenblick so verwirrt wie nur irgendeiner meiner Patienten. Oh, kein Grund, Dr. Seward. Ich wollte Ihnen sagen, dass ich mir wünsche, mein Leben mit Ihnen zu teilen, dass ich Sie lieben gelernt habe und Sie bitten möchte. Bitte, keine Tränen, bitte, meine liebste Lucy, ich würde alles daran setzen, Sie glücklich zu machen. Es tut mir leid. Wollen Sie mir die Hoffnung geben, dass Sie eines Tages meine Liebe erwidern können? Ich bedauere Jack zutiefst. Darf ich fragen, gibt es einen anderen? Ja, so ist es. Ich verstehe, Dann erhoffe ich alles Glück für Sie und wenn Sie je einen Freund brauchen, bin ich zu Ihrer Verfügung. zu Ihrer Verfügung. Oh, Lucy, der arme Mann. Ja, er war so tapfer und gut. Was für ein lieber Mensch. Du musst dich fassen, Lucy. Ein Mr. Morris hat inzwischen seine Karte abgegeben. Oh nein. Er wollte in Kürze wiederkommen. Oh nein, nein. Trockne dir die Augen, liebste Lucy. Für alle Reichtümer dieser Erde mache ich das nicht nochmal mit. Aber ein bisschen geschmeichelt fühlst du dich doch auch. Gib's zu. Mina, das ist jetzt nicht nett von dir. Vielleicht. Oh, bleib, Liebste. Er hat so etwas Überwältigendes. Ich warte im Wintergarten. Sag ihm einfach die Wahrheit. Das ist immer die beste Waffe. Ja? Oh, Mr. Morris. Miss Lucy, mit Ihrer gütigen Erlaubnis komme ich ohne Unschweife zur Sache. Dass ich es nicht wert bin, die Schuhriemen an Ihren entzückenden Füßen zu lösen, ist mir bekannt. Andererseits, wenn Sie auf den Mann warten, der es wert wäre, kann es Ihnen ergehen wie den törichten Jungfrauen mit ihren Lampen. Also, warum wollen Sie nicht kurz entschlossen an meiner Seite anspannen und wir ziehen den Karren auf dem langen Weg gemeinsam? Oh, Mr. Morris, ganz der Amerikaner mal wieder, Sie machen mir Spaß. Verwechseln Sie nicht meinen Ton mit der Sache, Miss Lucy, die ich so ernst meine wie nur möglich. Ich bin noch nicht bereit, Mr. Morris, für Hühott und Gespann, was immer da zu ziehen sein mag. Sie verübeln mir meine burschikose Art. Ich bitte um Vergebung. Aber ich habe noch nie für eine junge Frau empfunden, was ich für sie empfinde. Und noch nie habe ich ein Geschöpf mit solchen Augen, einem so unvergleichlich süßen Gesicht gesehen. Noch nie ein Mädchen, für das ich bereit bin, auf der Stelle mein Leben zu lassen. Wir wollen doch in diesem Augenblick nicht vom Tod sprechen, Mr. Morris. Meine liebste Lucy, ich sehe es doch nicht falsch, dass Sie bereit sind, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Also unter uns gibt es einen anderen. Wenn ja, sollen Sie keinen Mucks mehr von mir hören. Aber ich bleibe für Sie ein allzeit treuer und verlässlicher Freund. Ja. Ja, es gibt einen anderen. Auch wenn ich von ihm noch nicht gehört habe, dass er mich liebt. Aber was kann ich tun, um es für Sie weniger... Nein, nein, nein. Keine Tränen. Und keine Sorgen um mich gemacht. Ich stehe recht fest auf meinen zwei Beinen. Aber wenn dieser andere mit seinem Glück spielt, sieht er sich besser vor oder bekommt es mit mir zu tun. Wir zwei bleiben Freunde, ja? Ist seltener als zwei, die sich lieben, aber ein Kuss, um eine Trübsal dann und wann zu verscheuchen. Das soll den Freundschaftsbund besiegelt haben. Danke für Ihre Aufrichtigkeit. Leben Sie wohl, meine Liebe. Mina, ich will nicht darüber sprechen. Ich hätte sie beide lieben können. Mutter Oberin, nichts fruchtet, was ich auch versuche. Ich bin auch um Sie besorgt, Schwester Agnes. Dass sich nicht gegen Sie kehrt, was in ihm wühlt. Oh nein, nein. Er ist ein guter Mann. Etwas hat seinen Verstand furchtbar verwirrt. Denn es kann nicht wahr sein, wovon er spricht. Dem Kind in dem Sack. Dem Spiegel, der den Mann nicht gezeigt haben soll. Ich werde für ihn beten. Wie Sie, Schwester Agnes. Es kann nicht wahr sein. Nein. Sieh nach, los. Geh zum Fenster und sieh hinaus. Was da flattert in der Dunkelheit. Geh zum Fenster und... Oh Gott. Nein. Unter meinem Fenster, aus einem anderen, schob sich ein blasses Gesicht ins weiße Mondlicht. Langsam, Stück um Stück. Und ein Körper kroch am Efeu hinunter, dann über die Mauer und entfaltete dabei seinen Umhang. Der Graf. Und das Furchtbarste war, dass er mit dem Kopf voraus hinabkroch, wie eine Fledermaus. Hinaus. Ich muss hinaus. ich spreche die Wahrheit. Ich habe Türen geöffnet, in dunkle Räume und in Gänge, mich langsam durch das Schloss bewegt und bin keiner Menschenseele begegnet. Der Graf schien der einzige Bewohner des Schlosses zu sein. Wir hatten einiges erledigt. Ich hatte ihm Frachtbriefe für Gegenstände ausgefertigt, die er an sein neues Anwesen, Carfax, in Purfleet bei London verschifft haben wollte. Meine Gedanken waren unterdessen immer bei meiner Mina. Ich wusste nicht, ob meine Briefe an sie befördert wurden oder nicht. Jetzt, da der furchterregende Mensch mir aus dem Weg war, schöpfte ich Hoffnung, frei zu kommen. Er hat mir abgeraten, andere Teile des Schlosses zu betreten. Aber wie soll ich sonst je hinausfinden? Meine liebe Mina, wie gut, dass ich dein süßes Gesicht immer vor Augen habe. Es war ein Erker in einem der Türme, mit einem staubbedeckten Schreibtisch und einem Sofa vor dem Fenster. Ich setzte mich, wie ich glaubte, nur für einen Augenblick. Ich muss eingeschlafen sein. Ja. Denn ich flehe darum, dass alles nur ein Traum war. Du fang an. Wir folgen. So jung. Und zwölf. So stark. Küsse für uns alle. Unter seiner Wand. Oh, sieh nur. Weiß im Hals ist. Und unter dem. Auf ihn. Oh, küss ihn. Weg! Wie könnt ihr es wagen? Ich habe es euch untersagt. Ich habe euch verboten, sich ihm auch nur zu nähern. Weg mit euch fort! Er gehört mir. Dir? Der nie geliebt hat. Und nie lieben wird? Ihr täuscht euch und ihr wisst es, aber ihr sollt ihn bekommen, wenn ich mit ihm fertig bin. Dann sollt ihr ihn küssen, ich verspreche es euch. Und jetzt verschwindet! Heute sollen wir leer ausgehen. Er hatte an der Tür seinen ledernen Beutel abgestellt. Unter halbgeschlossenen Augen sah ich, wie der Beutel sich bewegte. Eine von den dreien öffnete ihn und ich hörte. Ich schwöre es. Ich hörte. Jesus, erbarme dich. Jesus, hab Erbarmen mit der Seele eines armen Kindes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir, voll der Gnade. Ist gebenedeit und gib weiter. Und gebenedeit ist das Blut deines Heiliges Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Amen. Jetzt hat Arthur um meine Hand angehalten, wofür ich dem Himmel danke. Was auch höchst angebracht ist, wenn man gerade zwei überaus ehrenwerte Bewerber abgelehnt hat. Also, Lady Godalming, ich gratuliere, meine Liebste. Bald? Nicht so bald, leider. Da sein Vater bei schlechter Gesundheit ist. Deswegen konnte er auch nur so kurz bleiben. Oh, Mina, du weißt am besten, welches Glück es ist, einen guten und aufrechten Mann zu lieben. Ich habe es nur schon fast vergessen. Wenn man seit Wochen und Wochen nichts hört und sieht von ihm. Komm, Liebste, gehen wir da hinüber. Es gibt dort einen Platz, wo ich gerne sitze. Man sieht auf den Hafen und die Schiffe. Gut, gut. Ah, mein alter Freund ist auch schon da, auf der Bank. Der weißhaarige Gentleman? Er ist fast 100 Jahre alt und war ein Matrose. Oh. Guten Morgen, Mr. Swales. Hey, Miss. Sie haben eine Freundin mitgebracht. Miss Murray. Mr. Swales und ich unterhalten uns oft über die alten Zeiten, Mina. Nicht wahr, Mr. Swales? Ei. Vergisst man nicht so leicht, wie das war, wenn's zum Fischen ging nach Grönland rauf. Das Deck vereist, aber das Salzwasser in der aufgesprungenen Haut hat gebrannt. Und der Wind dazu und zum Essen ein roher Fisch. Ja, das geht einem im Kopf rum. Ich war ja schon zu Gang, als die sich in Waterloo geschlagen haben. Erzählen Sie meiner Freundin von der alten Glocke, Mr. Swales, bitte. Glocke? Draußen an der Boje? Ja. Sehen Sie, wo das Wasser die Farbe wechselt? An der Hafeneinfahrt? Gibt ein Riff dort, scharf wie Haifischzähne. Bei Raumwetter läutet eine Glocke in der Boje. Klingt dem Matrosen schlecht im Ohr, wenn er zurückkehrt. Und es wird erzählt, dass man sie auf den Schiffen weit draußen hört, wenn ein Schiff aufs Riff fährt und singt. Das stimmt schon. Ist die Wahrheit. Was anderes als mit den Grabsteinen hier, die lügen doch, dass die oder der drunter liegt. Ich verstehe nicht ganz. Die Steine bezeichnen doch aber Grabstellen. Na, wenn's eine Frau ist, mag's ja stimmen, aber wenn Mann, da findet sich nur Erde und Sand und kein Knöchelchen. Und wenn er der härteste Knochen war. Das können wir Ihnen aber nicht so leicht glauben, Mr. Swales. Stimmt aber. Leer wie meine Schnupftabakdose an einem Freitagabend. Müssen doch nur die Augen aufmachen. Edward Spenslack, Matrose von Piraten vor der Küste Chinas, ermordet. Oder der hier, Braithwaite Lowrie, hab seinen Vater noch gekannt. Vermisst auf der Lively vor Grönland, anno 20. Und der da, John Rowlings, ertrunken im finnischen Meerbusen. Also, wer hätte die denn wohl hierher gebracht, frage ich Sie, Miss. Aber warum dann überhaupt Grabsteine, Mr. Swales? Damit die Angehörigen ihre Seelenruhe haben. Lügen, nichts als Lügen. Der da, George Gannon, lesen Sie, soll vom Cliff von Kettleness davon zu Tod gestürzt sein. Sonst noch was. Der hat sich mit dem Schießeisen das Gehirn ausgeblasen, damit seine Mutter die Versicherung nicht kriegt, die sie in seinem Namen abgeschlossen hat. Gehasst hat er sie und kalkuliert, dass sie ihm in die Hölle folgt. Selbstmörder. Wie schrecklich, Mr. Swales. Wisst nicht, warum? Mein Essen wartet auf mich. Empfehle mich den Damen. Guten Tag, Mr. Swales. Was für ein sonderbarer alter Kauz. Recht unheimlich. Wie er da so taltänzelt zwischen den Grabsteinen, die alle lügen. Ich gehe seiner Braut ein paar Zeilen schreiben. Er spricht viel von ihr. Weck ihn nicht auf, Elisabeth, er braucht den Schlaf. Er macht mir ein wenig Angst. Alles Träume, Kind. Er ist ein guter Mann. Ich muss weg. Weg. Der Schlüssel ist in seinem Zimmer, aus dem er gestern hervorgekrochen kam. Unter mir. Und der einzige Weg dahin führt über die Mauer. Oh Gott. Aber wenn er es fertiggebracht hat, bitte Efeu halten. Nur nicht hinuntersehen. Nicht so hastig. Griff um Griff, ja. Etwas weiter nach links jetzt. Ah, sein Fenster ist offen. Niemand da. Jetzt der Schlüssel. Nichts. Nichts. Muss es ohne versuchen. Die Tür? Eine große Kiste. Dann sah ich ihn in einem Sarg liegen. In einem Sarg, Schwester. Ganz ruhig, Mr. Hark. Gesicht nach oben und jung. Viel jünger. Das weiße Haar grau, stahlgrau und nicht mehr mit eingefallenen Wangen. Und in dem blassen Gesicht. Rot. Und auf den Lippen. Auf den Lippen. Oh Gott. Schwester Harker. Blut. Frisches Blut. Das aus den Mundwinkeln über das dicke Kinn und den Hals sickert. Als ob die ganze Kreatur mit Blut angefüllt wäre. Eklig. Ein riesiger, widerlicher Blutegel. Und dazu dieser Ausdruck von Hohn und Tücke im Gesicht, als hätten sich die Mächte der Hölle darin versammelt. Aber Mr. Harker, Herr, hilf ihm. Im Schloss erschienen Zigeuner, die zu ihm wollten. Und in dem Gewirr gelang es mir endlich zu fliehen. Ich weiß nicht mehr, wie ich hierher gekommen bin. Sein Gesicht mit dem Blut, das aus den Mundwinkeln quillt, hat alles andere ausgelöscht. Es ist immer vor meinen Augen. Juli. Nach 6 Uhr Glasen Fracht überprüft. Diese seltsam. Alles Kisten, die Särgen gleichen, aber mit der Aufschrift Erde. In Widerspruch zur Barometeranzeige und zur Jahreszeit Schiff von Nebel umgeben. Die Mannschaft ob unseres langsamen Vorankommens in schlechter Stimmung. Holgarn, dem Schiffsoffizier, eingeschärft ein Auge auf Unruhestifter zu halten. Ja. Entschuldigung, Sir. Ja. Mr. Olgarin ist nicht zu finden. Was soll das heißen? Wir haben auch im Frachtraum nachgesehen, obwohl sich da einige geweigert haben wegen der Kisten. Die Leute sollen ihre Pflicht tun. Alles andere geht sie nichts an. Also Mann über Bord. Sieht so aus, Sir. Am Achtern Speigert hat sich Blut gefunden. Kopf angeschlagen, Bewusstsein verloren, über Bord gefallen. Das kennen wir. Bei ruhiger See, Sir? Im Nebel? Was denn sonst? Wir haben bereits 2 Mann verloren. 2 von den Männern haben einen Hund gesehen, Sir. Einen Hund! Streichen Sie die Rumration. Bin gespannt, was die Leute dann sehen. Über eine Gestalt am Speigert gekrümmt, wo sich das Blut... Halluzinationen! Gehen Sie auf Ihren Posten, Steuermann. Ei, ei, Sir. Und neue Gerüchte ersticken sie im Keim. Ein dritter Mann vermisst und Wahnvorstellungen bei der Crew. Das dürfte noch nicht das Ende sein. Wollen wir nicht das Fenster zumachen, Lucy? Ich habe es lieber offen. Es regnet nur herein und wie sollen wir schlafen bei dem Lärm? Schlafen? Ich träume und wache auf dazwischen und weiß nicht, ob ich wirklich geschlafen habe. Die Nerven, Lucy. dass dein Arthur aber auch so bald wieder weg musste. Er glaubt, dass sein Vater nur noch kurze Zeit zu leben hat. Der Arme. Aber du musst versuchen, Ruhe zu finden. Ich mache einen Spaziergang. Was? Ich weiß, das ist dumm von mir bei dem Wetter, aber besser, als mich hier so herumzuquälen. Ach, komm, Lucy, leg dich wieder hin. So. Erzähl mir von Arthur, wie ihr euch kennengelernt habt. Wie klug du das machst, meine Liebe. Also gut. Mutter und ich hatten eine Einladung zu einem Ball in St. James. Er ist am Steuer! Hawkins, Captain! Unser stärkster Rudermann! Warum hält er dann den Kurs nicht, verdammt? Captain! Captain! Was ist Johnson? Hawkins, er ist verschwunden, Sir. Spurlos verschwunden. Verschwunden? Ein Fluch, Sir. Ein Fluch muss auf dem Schiff liegen. Auf Ihren Posten, Johnson. Und runter mit den Spieren. Ich übernehme das Ruder. Ahoi doch! Johnson! Johnson! Ich habe ihn gesehen, Sir. Ein Ungeheuer. Über Johnson gekrümmt. Die Zähne in seinen Hals geschlagen. Ich schwöre es. Ein furchtbarer Schrei und mit der nächsten Welle war er von Bord gespült. Und das Ungeheuer lief auf allen Vieren die Reling entlang, hat sich nach mir umgesehen. Die Augen blutrot in der Dunkelheit, blutrot! Sieh nur, Mina, wie die Wellen noch immer schäumen. Was? Oh ja, verzeih, ich bin heute keine gute Gesellschaft. Dass Jonathan nicht schreibt, geht mir ständig im Kopf herum. Bestimmt wirst du bald von ihm hören, Liebste. Die letzte Nachricht kam heute vor 2 Monaten, Lucy. Vielleicht hat er mich wirklich vergessen. Aber Mina, Unfug. Du weißt doch, dass Post aus diesen Teilen Europas nicht zuverlässig ist. Also hab Geduld. Du hast wohl recht. Ich darf nicht mutlos sein. Aber wie sehr es noch immer stürmt. Du warst in der Nacht sehr unruhig. Lag es am Wind? Ich habe geträumt. Nicht mehr als sonst. Einmal, als ich aufwachte, sah ich dich am Fenster. Ich hatte Mühe, dich wieder ins Bett zu bringen. Du hast ständig etwas vor dich hingemurmelt. Was war es noch? Ja, er kommt, er kommt. Oh, hast du es Mutter gegenüber erwähnt? Wozu sie aufregen? Sie ist schwach und gebrechlich genug. Ja, ich mache mir Sorgen um sie, ja. Wir werden hier noch weggeblasen, Lucy. Lass uns noch bis zu unserem Platz hinaufgehen. Wo schon Mr. Swales auf uns wartet. Guten Morgen, Mr. Swales. Moin, Miss. Und Miss Lucy. Der ist immer noch ganz kräftig, wie arme Hunde, die auf See waren. Da versucht noch einer, den Hafen zu erreichen. Sehen Sie! Ich fürchte, ich sehe nur Wellen und Fisch. Rechts vom Leuchtturm? Ja, und auf die Klippen zu. Vor und zurück. Mal Steuerbord, mal Backbord. Als ob da keiner am Ruder wäre. Weiß nicht, ob's der Kahn schafft. Von dem werden wir noch was hören. Wenn ich dir nur eine bessere Unterhalterin sein könnte, meine liebe Mina. Du bist wie eine Tochter zu mir. Und für Lucy wie eine Schwester. Oh, Mrs. Westenra. Du erinnerst dich, Mina, was Mr. Swales von dem einlaufenden Schiff gesagt hat. Er steht in der Abendausgabe. Ja? Lies vor. Was für ein Schiff, Kind. Hör nur. In den Morgenstunden, nach dem stärksten Sturm seit Monaten, bot sich den Zuschauern der ungewöhnliche Anblick eines vollgetakelten Schoners, der die Einfahrt in den Hafen suchte, ohne, wie es schien, der Klippen zu achten. Ein alter Matrose ließ sich dazu mit der Bemerkung vernehmen, irgendwo wird der Kahn gleich festmachen und sei es in der Hölle. Das hört sich ganz nach Mr. Swales an. Und er sollte Recht behalten. Das schwankende, in der Gischt schlingernde Frachtschiff schien von den Klippen wie magisch angezogen, drehte indes im letzten Augenblick scharf ab und kam im Hafen zur Ruhe. Oh Gott sei Dank. Ist noch nicht zu Ende. Ein letzter Windstoß warf das Schiff mit solcher Wucht an Land, dass man Planken durch die Luft wirbeln und Taue reißen sah. Weniger überraschen mochte es, dass sich nach einer ersten Besichtigung keine Menschenseele an Bord fand. Außer am Ruder ein zusammengesunkener Toter, der Kapitän selbst, wie sich herausstellen sollte. Beobachtet wurde auch ein großer Hund, der angeblich an Land gesprungen und hügelaufwärts Richtung Friedhof oder Abtei verschwunden ist. Das arme Tier. Die Leiche am Ruder hielt ein Kruzifix in Händen. Hey da, sie kann hier nicht rauf! Ich bin Reporter für das Whitney-Echo. Ich suche den Frachteigner. Ein Mr. Billington, wie man mir gesagt hat. Der sitzt in der Kabine. Hat gerade Besuch gehabt vom russischen Konsul. War ein russisches Schiff. Die Demeter aus Varna. Ganz recht. Entschuldigung, aber ich werde erwartet. Aber... Ich habe nicht die Absicht, irgendeine Erklärung für die Presse abzugeben, Mr. Pierce. Ich bin lediglich der Empfänger der Fracht, die ich an eine Adresse bei London weiterzuleiten habe. Die Crew und ihr Schicksal dürfte Ihnen ja aber nicht ganz gleichgültig sein, oder? Ich bin ein guter Christ. Was ich auch von Ihnen hoffe. Und eine andere Möglichkeit, als für Ihre armen Seelen zu beten, sehe ich leider nicht. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich habe einiges zu tun. Ein vorläufiges Protokoll zu verfertigen, die Frachtpapiere zu prüfen, Zoll zu entrichten, Sie werden verstehen. Worauf, Sir? Zoll worauf? Kisten. Mit Erde gefüllte Kisten, Mr. Pierce. Für Forschungszwecke bestimmt. Laut den Papieren. Die Kisten scheinen sämtlich intakt geblieben zu sein. Haben Sie etwas von einem Hund gehört, der an Land gesprungen sein soll? Einem Hund? Nein. Ja, ein Riesenexemplar, allem nach. Im Übrigen wurde heute Morgen ein Mastiff gefunden, oben bei Tate Hill. Auch ein Kampfhund schließlich. Mit zerfetzter Kehle und aufgerissenem Leib. Können Sie sich darauf einen Reim machen? Nein, das kann ich nicht. Und jetzt, bitte. Immer halten die Ereignisse um das Stranden des russischen Schoners Demeter im Hafen von Whitby, wir berichteten ausführlich, die Stadt in Atem. Bei der heutigen Seegerichtsverhandlung, wie sie jedem Schiffsunglück folgt, war das Logbuch des unglücklichen Kapitäns von besonderem Interesse, auch wenn dieses wegen der dramatischen Ereignisse an Bord, insbesondere des fortgesetzten Verlustes von Crewmitgliedern, beträchtliche Lücken aufweist. Einige Passagen geben wir nachfolgend unseren Lesern zur Kenntnis. Klarheit über die Ereignisse an Bord der Demeter war für das Gericht daraus nicht zu gewinnen. So auch nicht für die geäußerte Vermutung, dass der Kapitän selbst an Halluzinationen litt oder gar das, eine ebenfalls geäußerte Hypothese, die einem Unbekannten an Bord zugeschriebenen Unglücks- und Todesfälle auf sein Konto gehen. Mangels irgendwelcher Beweise hierfür blieb die Ehre des Kapitäns unangetastet und für heute ist ihm ein würdiges Begräbnis unter Teilnahme der mit der Seefahrt verbundenen Einheimischen, vor allem der Schiffseigner, gewiss. 3. August. Haben Enge von Dover passiert und befinden uns in der Nordsee. Ob wir unseren Bestimmungshafen Whitby je erreichen werden, erscheint mir zweifelhafter denn je. Nur Gott kann uns in den Nebel geleiten. Aber Gott hat uns verlassen. Um Mitternacht erschien der letzte mir verbliebene Mann, totenbleich und verstört, und fuchtelte mit einem Messer herum. Er habe den Fremden an Bug gesehen und nach ihm gestochen. Aber das Messer sei durch ihn hindurchgegangen wie durch Luft. Aber er würde ihn schon dran kriegen, schwor er. Er vermute ihn jetzt im Frachtraum, vielleicht in einer der Kisten, rief er und schoss davon. Einem kurzen Geklopfe, wohl an einem der Kistendeckel, folgte ein Aufschrei, wie ich ihn noch selten gehört habe. Und der Mann erschien wieder mit verzerrtem Gesicht. Retten Sie sich, Kapitän, schrie er. ehe es zu spät ist. Bevor ich ihn fragen oder ein Wort erwidern konnte, war er auf die Reling gesprungen und warf sich in die See. Wahrscheinlich tat er recht daran. Unfassbares hat dieses Schiff ereilt. Aber als Kapitän muss ich ausharren. Wenigstens sollen alle Menschen wissen, dass ich meine Pflicht getan habe. 4. August. Wieder bricht eine Nacht herein. Ahne Schreckliches und weiß doch nicht, was es ist. Beende hier das Logbuch. Habe beschlossen, meine Hände an das Ruder zu binden, um gegen alle Versuchung des Aufgebens gefeit zu sein. Die Totenglocke für den Kapitän des russischen Schiffs. So eine traurige Geschichte. Und unseren guten Mr. Swales kann ich heute früh nicht sehen. Ah, oh, aber ein Freund von ihm. Guten Morgen, Sir. Meine Damen? Guten Morgen. Wir hofften, Mr. Swales hier anzutreffen. Seine gewohnte Zeit. Ist er unwohl? Er kommt heute nicht. Und ein andermal auch nicht. Was ist los? Ja. Ich war gestern hier, um 6 Uhr früh. Uns alte Matrosen hält's nicht so lange im Bett. Und da hat er gesessen, auf der Bank hier. Kopf nach hinten gefallen und das Gesicht verzerrt. Seine Augen, als hätte er etwas Furchtbares erblickt. Tot? Mausetot. Vor Schreck, wenn man mich fragt. Um Gottes Willen. Was soll ihn so erschreckt haben? Das hier war ein Platz, zwischen den Gräbern und so, wo auch mein Hund gern herumspaziert ist. Auf einmal kommt er nicht mehr mit mir hierher. Ist unten am Pfad stehen geblieben, hat das Fell gesträubt und angefangen zu zittern und zu jaulen. Wie gefällt dir Lucy in den letzten Tagen, Mina? Sie ruht jetzt, Mrs. Westenra. Der Nachmittagsschlaf wird dir guttun, hoffe ich. Sie hat mehr Farbe im Gesicht, seit du da bist. Wie dankbar bin ich dir dafür, aber ihre Unruhe macht mir Kummer. Wenn ich nur wohler wäre. Ach, ich hoffe sehr, dass auch Sir Arthur positiven Einfluss auf sie hat. Oh, er ist gewiss ein sehr guter Mensch. Seien Sie ganz unbesorgt. Sag ihr nichts von meinen Sorgen, bitte. Und hier... Hier ist der Schlüssel zu eurem Zimmer, meine Liebe. Versperr die Tür, wenn sie wieder schlafwandeln will. Bis hier und nicht weiter, Sir. Hab's nicht mit den Irren. Dann meinen Koffer bitte, und das ist für Ihre Mühe. Danke, Sir. Einen guten Tag. Augenblick, ist es dieses Haus? Und das nächste. Das hier steht leer. Soll wieder jemand einziehen, höre ich. Aber wer in der Nachbarschaft von Verrückten wohnen will, muss ja wohl selbst ein Verrückter sein. Ja. Willkommen, Quincy. Also, auch auf dem Rückzug aus Whitby. Ja, was hilft's? Man muss das Feld Sir Arthur überlassen. Du und ich, mein lieber Jack, sind schlechterdings abgemeldet, denke ich. Aber wenn mir je die leiseste Klage Lucys über Arthur zu Ohren kommt, kriegt das mit mir zu tun. Ja, Lucy wird mir fehlen. Ich habe die Sache noch nicht ganz verwunden. Naja, ich versuche mich abzulenken, indem ich mich in Arbeit vergrabe. Und du? Ich weiß es noch nicht genau. Ich brauche deinen Rat. Soll ich mich der Medizin verschreiben? Meinem Abenteurerleben Lebewohl sagen? Sicher ist nur eins. Wenn es den Äskulap sein soll, dem ich mein Leben am Ende weihe, dann interessiert mich der Kopf des Menschen, sein Geist, wie dich auch. Du hast mir das letzte Mal von einem besonderen Patienten erzählt, den dir seine Freunde vor einiger Zeit in Obhut gegeben haben. Renfield. Ja, ganz recht. Der interessanteste Fall in meiner bisherigen Praxis. Hochintelligenter und gebildeter Mann. Sanguinisches Temperament, körperlich äußerst kräftig und... Übrigens wohl auch ziemlich gefährlich, wenn gewisse Kräfte in ihm Überhand nehmen. Ist das der, von dem du gesagt hast, dass er sich von Fliegen ernährt? Ja. Aber inzwischen habe ich herausgefunden, dass er die meisten übrig lässt, um sie an Spinnen zu verfüttern. die er ebenfalls fängt und in einer Schachtel aufbewahrt. Also ein waschechter Zoophage. Sein jüngstes Schoßtier war ein halbzahmer Sperling. Der hat ihm geholfen, unter seinem Spinnenvorrat aufzuräumen. Gestern hat er gebeten, ihm eine Katze zu beschaffen, die er hätscheln und ebenfalls füttern wollte. Ja, und? Ich habe ihm die Katze verwehrt, worauf er Zucker auf das Fensterbrett gestreut hat und wieder anfing, Fliegen zu fangen. Ich konnte aber den Sperling nicht mehr finden, bis ihn mir sein Wärter heute zeigte oder was von dem Vogel übrig war. Ein Blutfleck auf dem Kopfkissen und ein paar Federn. Er hat den Vogel gegessen? Roh, samt Schnabel, Füßen, Federn. Ich muss den Mann sehen. Ich zeig ihn dir, aber jetzt, mein lieber Freund. Auf Sie. Das liebenswerte und höchst begehrenswerte Mädchen. Auf Sie. Möge es unsere Freundschaft stärken, dass wir sie gemeinsam verloren haben. Der Meister naht. Der Meister naht. Der Meister naht. Der Meister naht. Es ist eine Fledermaus. Nicht! Ich will ihn einlassen. Einlassen! Das wirst du nicht tun. Dann muss ich hinaus. Es ist gut, Lucy. Sie ist weg. Komm, komm, komm. Leg dich weg, Liebste. Komm. So, ja. Nimm meine Hand. Ja, und jetzt schlaf wieder. Es ist alles gut. Bram Stokers Dracula, Teil 1. In einer Bearbeitung von Nick McCarthy, aus dem Englischen von Hubert von Bechtolzheim. Es sprachen Mina, Katharina Palm, Lucy, Daniela Hoffmann, Jonathan, Lutz Herkenrath, Suat, Matthias Hase, Quincy, Christoph Zapatka, sowie Angelika Bartsch, Daniel Brühl, Nina Danzeisen, Hans-Peter Deppe, Wolfgang Forrester, Alois Garg, Mechthild Grossmann, Barbara Hinzen, Luitgard Imm, Frank Jungermann, Steve Carrier, Jörg Löw, Anja Niederfahrenhorst, Tommy Pieper, Marianne Roger, Abak Safairat, Ernst August Schäppmann, Reinhard Schulert, Aljoscha Sebald, Christa Strobel, Josef Tratnik und Martin Reinke als Dracula. Ton und Technik Theresia Singer und Elke Tratnik. Regieassistenz Jörg Schlüter. Regie Annette Kurt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 1995.